Du bist und bleibst an meiner Seite. Wenn alle machen, was sie wollen. Es gibt so viele verrückte Leute. Bin einfach froh, dass ich dich hab. Die Welt ist laut und bunt und dreckig. Doch mit dir halt ich sie aus. Und ich denk mir, heut, ja heut, heut ist alles gut, heut ist erstmal alles gut. Oh, heut, ja heut, heut ist alles gut und ich hab wieder bisschen Mut. Alle wollen ins Retreat, alle brauchen Therapie, so schlimm wie jetzt war es noch nie, hat meine Oma schon gesagt, aber Baby, heut. Du liest mir vor, egal wie müde. Wenn ich nachts nicht schlafen kann. Klimafluten, Hungerkriege. Nimm mich einfach in den Arm. Und dann schauen wir uns tief in die Augen. Mann, ich bin einfach so froh, dass es dich gibt.